nicht bändigen. Hendrea Klogert und André Butz haben für den Körper einen eigenen Schutz. Humor, Auswirkungen, schreibt Nebenwirkungen. Lachen ist gesund, kennt man aus Erzählungen. Eine Sprechstunde hier mit uns verlängert dein Leben, weil wir setzen das auch um, wovon wir hier reden. Lachkultur, Guillaume Clown, Theaterpädagogik. Auch das Lachen auf Rädern finden wir besonders komisch. Humorverträge, Seminare, Lachcafé, Lachbetage, ja, wir halten alle am Schmäh. Schenkt doch eine Gutschein für eine Lachberatung. Der Humor im Alltag integriert, macht die Erfahrung. Eine lustige Geschichte für das Lachwurzelbuch. Lachen ist eine Gabe, keineswegs ein Fluch. Lachzentrum, finde deinen eigenen Humor. Glies und Clowns, lache mehr als zuvor. Integriere dein Lachen in dein Leben, denn dein Grinsen im Gesicht kann dir keiner nehmen. Humor schafft deine gemeinsame Sprache. Mir geht es auch gleich besser, wenn ich viel mehr lache. Lachzentrum, finde deinen eigenen Humor. Glies und Clowns, lache mehr als zuvor. Lachen stärkt Immunsystem, reduziert den Stress, entspannt die Muskulatur. Sicher wichtig bei den Chefs. Vorbeugung gegen Herzinfarkt, Schlaganfall, Burnout und auch zu aller Hand. Auch nach 24 Stunden ist die Wirkung noch messbar. Im eigenen Körper ist man selber der Star. Schütte Glückshormone aus, fördert Ausschüttung von Cholesterin. Komm zu uns, wir helfen dir bei einem tollen Gelingen. Sprechstunden werden von uns angeboten. Hier kannst du lernen und das ganz ohne Noten. Übungen, Wahrnehmung, Emotion, nonverbale und verbale Kommunikation. Mach mal eine Lachkur, Maß angefertigt. Wir meinen das ernst, auch wenn es nach einem Scherz klingt. Hey yo, komm wach auf und höre, was dein Herz weiß. Lachzentrum.net, jetzt weißt du Bescheid. Lachzentrum, finde deinen eigenen Humor. Glies und Clowns, lache mehr als zuvor. Integriere dein Lachen in dein Leben, denn dein Grinsen im Gesicht kann dir keiner nehmen. Humor schafft deine gemeinsame Sprache. Mir geht es auch gleich besser, wenn ich viel mehr lache. Lachzentrum, finde deinen eigenen Humor. Glies und Clowns,